Liebe Brüder und Schwestern, heute sind wir aufgerufen, über die Kostbarkeit der Zeit nachzudenken, die der Herr uns schenkt. Jeder Augenblick ist ein göttliches Geschenk, eine einzigartige Gelegenheit, im Einklang mit Gottes Willen zu leben. Erinnern wir uns an die Worte des Psalmisten: Lehre uns, unsere Tage zu zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Psalm 90, 12. Dieser Vers ermahnt uns, jeden Moment wertzuschätzen und nach der Weisheit von oben zu suchen, die unsere Schritte leiten soll. Wenn wir auf die Kürze des Lebens blicken, erkennen wir, wie wichtig es ist, unsere Prioritäten an den ewigen Absichten des Vaters auszurichten. Jesus lehrte uns: Sammelt euch nicht Schätze auf Erden, wo Motte und Rost sie zerstören und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel. Matthäus 6, 19-20. Mögen wir unsere Zeit in Werke investieren, die die Liebe Christi widerspiegeln und einen ewigen Wert haben. Oft neigen wir dazu zu glauben, dass wir die Kontrolle über das Morgen haben. Doch die Wahrheit ist, dass unser Leben wie ein Dunst ist, der für kurze Zeit erscheint und dann vergeht. Jakobus 4,14. Deshalb sollten wir jeden Tag mit Sinn und Hingabe leben und dem Herrn mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Verstand dienen. Wenn wir dies tun, werden wir die Fülle der Freude erfahren, die aus einem Leben in Gottes Hand entspringt. Der Apostel Paulus mahnt uns: Achtet also sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht wie Unweise, sondern wie Weise. Nutzt die Zeit, denn die Tage sind böse. Epheser 5, 15-16. Diese Ermahnung ruft uns zu einem wachsamen und weisen Leben auf, in dem jede Entscheidung im Licht der Ewigkeit getroffen wird. Mögen wir stets die Führung des Heiligen Geistes suchen und darauf vertrauen, dass er uns auf den Weg der Wahrheit leitet. Geliebte, wenn wir die Vergänglichkeit der Zeit erkennen, werden wir dazu gedrängt, uns mit Gott und unseren Mitmenschen zu versöhnen. Wenn etwas in unseren Herzen uns vom Herrn oder voneinander trennt, dann lasst uns um Vergebung und Wiederherstellung bemühen. Erinnern wir uns an die Worte Jesu: Wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar liegen. Geh zuerst und versöhne dich mit deinem Bruder, dann komm und bring deine Gabe dar. Matthäus 5, 23-24. Lasst uns daher jeden Tag als heiliges Geschenk betrachten und uns mit ganzem Herzen dazu verpflichten, dem Herrn in Integrität und Liebe zu dienen. Wenn wir dies tun, ehren wir nicht nur Gott, sondern werden auch lebendige Zeugen seiner verwandelnden Kraft in unserem Leben. Möge die Gnade des Herrn uns befähigen, jeden Moment zu seiner Ehre zu nutzen, in der Gewissheit, dass wir am Ende unserer irdischen Reise aus dem Mund des Meisters hören werden: Sehr gut, du guter und treuer Diener. Du bist im Kleinen treu gewesen, darum will ich dich über vieles setzen. Komm und teile die Freude deines Herrn. Matthäus 25, 21. Die Zeit. Wie schnell verschwenden wir sie, als hätten wir einen unerschöpflichen Vorrat. Doch, mein Lieber, die Zeit ist ein heiliges Geschenk und jede vergangene Sekunde kann niemals zurückgeholt werden. Hast du jemals darüber nachgedacht, wie viele Momente du der Angst, dem Zweifel oder der Ablenkung geopfert hast? Das Leben fließt dahin wie ein Fluss, der unaufhaltsam ins Meer mündet. Und wir? Ach, wie oft stehen wir nur am Ufer, ohne zu erkennen, dass jeder Tropfen dieses Flusses uns der Ewigkeit näher bringt. Die Schrift warnt uns: Lehre uns, unsere Tage zu zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Psalm 90, 12. Oh, was für ein wunderbares Gebet! Lehre uns, Herr, lehre uns, den heutigen Tag zu schätzen, denn das Morgen gehört uns nicht. Jeder Schlag unseres Herzens ist ein Zeugnis deiner Geduld und Gnade, eine weitere Chance, nach deinem Willen zu leben. Wie oft sagen wir: Morgen bete ich, morgen lese ich das Wort, morgen vergebe ich. Doch was, wenn das Morgen nicht kommt? Was, wenn dieser Moment alles ist, was wir haben? Das Wort Gottes sagt, dass unser Leben wie ein Dunst ist, der für kurze Zeit erscheint und dann vergeht. Jakobus 4, 14. Wir müssen das begreifen. Heute ist der richtige Tag. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Viele jagen dem Wind nach. Ruhm, Reichtum, Erfolg. Doch Jesus selbst hat uns gewarnt. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er dabei seine Seele verliert? Markus 8, 36. Nichts, absolut nichts, ist so wertvoll wie deine Seele. Deine Zeit auf Erden sollte in das investiert werden, was für die Ewigkeit Bestand hat. Denn eines Tages werden wir alle vor dem Herrn stehen und Rechenschaft darüber ablegen, was wir mit den Tagen gemacht haben, die er uns geschenkt hat. Der Teufel will dir einreden, dass du alle Zeit der Welt hast, dass du es auf später verschieben kannst. Aber lass dich nicht täuschen. Aufschub ist eine der stärksten Waffen des Feindes. Er muss dich nicht dazu bringen, Gott abzulehnen. Es reicht, wenn er dich überzeugt, es einfach aufzuschieben. Doch genau jetzt, in diesem Moment, spricht der Heilige Geist zu dir. Er ruft dich zu einer echten Hingabe an Gott auf, um deine Seele zu erwecken, bevor es zu spät ist. Spürst du diesen Ruf, mein Lieber? Dieses Brennen in deiner Brust? Das ist der Heilige Geist, der zu deinem Herzen spricht. Heute ist der Tag, um deine Schritte neu auszurichten, um Gott mit noch größerer Leidenschaft zu suchen, um Ablenkungen hinter dir zu lassen und dich ihm ganz hinzugeben. Denn wenn die Gegenwart des Herrn ein Leben erfüllt, verändert sich alles. Die Lasten fallen, die Ketten zerbrechen und wahre Freiheit offenbart sich. Wie dringend müssen wir lernen, die Zeit auszukaufen? Der Apostel Paulus mahnt uns: Achtet also sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht wie Unweise, sondern wie Weise. Nutzt die Zeit, denn die Tage sind böse. Epheser 5, 15 und 16. Die Welt liegt in Finsternis, aber du bist berufen, Licht zu sein. Die Zeit vergeht. Was machst du mit ihr? Ich flehe dich an. Verhärte dein Herz nicht. Widerstehe nicht der Stimme des Geistes. Lauf jetzt in die Arme von Jesus. Denn er ist der Herr über die Zeit. Und solange du noch Atem in deinen Lungen hast, gibt es Hoffnung. Aber spiel nicht mit der Gnade. Denn so wie es eine Zeit gab, in der die Arche Noahs verschlossen wurde, wird auch der Tag kommen, an dem sich die Tür des Heils schließen wird. Spürst du die Dringlichkeit? Die Ewigkeit ist kein fernes Konzept. Sie steht direkt vor uns. Die Zeit ist kurz, die Ernte ist groß und der Herr ruft Arbeiter in seinen Weinberg. Wer wird antworten? Wer wird aufstehen, um nicht mehr für sich selbst zu leben, sondern für den, der uns mit seinem kostbaren Blut erkauft hat? O mein Lieber, gib dich jetzt hin, rufe ihn an, suche ihn von ganzem Herzen, denn wer ihn sucht, wird ihn finden. Wer sich ihm nähert, wird nicht abgewiesen. Die Zeit vergeht, und wenn dieser Moment vorüber ist, wird er nie wieder zurückkehren. Die Zeit, die wir in unseren Händen halten, gehört uns nicht. Sie ist uns vom Herrn nur geliehen. Viele sprechen davon, den Zehnten und materielle Gaben zu geben. Aber wie viele erinnern sich daran, Gott den Zehnten ihrer Zeit zu geben? Wenn wir ihm den ersten Teil unseres Besitzes geben, warum dann nicht auch den ersten Teil unseres Tages? Wie viel Zeit verbringen wir im Gebet, im Wort, in seiner Gegenwart? Der Herr gibt uns 24 Stunden am Tag. Was tun wir mit diesem heiligen Geschenk? Was würde geschehen, wenn wir den zehnten Teil dieser Zeit nutzen würden, um ihn zu suchen? 2 Stunden und 24 Minuten für Gebet, Bibellesen, Anbetung, Fürbitte. Stell dir vor, was das für dein geistliches Leben bedeuten würde. Das Wort des Herrn sagt in Matthäus 6, 33: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das alles hinzugefügt werden. Das ist das Geheimnis eines erfüllten und gesegneten Lebens. Ach, wie oft jagen wir den Dingen dieser Welt nach, sind zu beschäftigt zum Beten, zu eilig zum Bibellesen, zu müde, um auf die Knie zu gehen. Und doch rufen wir nach Erweckung, nach Wundern, nach Antworten. Aber wie können wir empfangen, wenn wir nicht suchen? Wie können wir die Stimme des Geistes hören, wenn wir von so vielen anderen Stimmen umgeben sind? Die Zeit, die wir mit Gott verbringen, ist niemals verlorene Zeit. Im Gegenteil, es ist Zeit, die sich vervielfältigt. Wenn wir ihm den Zehnten unserer Zeit geben, gebietet er Segen über unsere Tage, schenkt uns Weisung, bewahrt uns vor dem Bösen und erfüllt uns mit seinem Frieden. Doch wenn wir diese Zeit vernachlässigen, werden wir trocken, leer, ängstlich, unruhig. Denn nur er kann den Hunger unserer Seele stillen. Wenn dein Herz nach mehr von Gott verlangt, dann fange mit dem Wesentlichen an. Gib ihm den ersten Moment. Deines Tages, vor allem anderen, vor der Arbeit, vor den Sorgen, lauf zu den Füßen des Herrn. Mach diese Zeit zu etwas Heiligem, Unverhandelbarem. So wie du den Zehnten deines Besitzes gibst, gib ihm auch den Zehnten deiner Zeit. Und du wirst sehen, wie dein Leben verwandelt wird. Das Buch Jesaja erinnert uns, aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich empor mit Flügeln wie Adler. Sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Jesaja 40, 31. Es gibt eine übernatürliche Kraft, die freigesetzt wird für diejenigen, die lernen, auf Gott zu warten. Es gibt eine erneuernde Stärke für jene, die ihre Zeit ihm weihen. Gott will nicht die Reste unserer Zeit. Er will nicht nur das, was übrig bleibt, nachdem wir unsere Energie in so viele andere Dinge gesteckt haben. Er will der Erste sein, das Zentrum, die Priorität. Und wenn er den ersten Platz in unserem Leben einnimmt, dann ordnet sich alles andere, dann findet alles seinen Sinn und seinen Zweck. Die Zeit vergeht. Wie gehst du mit den Tagen um, die dir geschenkt wurden? Eines Tages werden wir vor dem Herrn stehen und er wird uns fragen, was wir mit der Zeit gemacht haben, die er uns anvertraut hat. Mögen wir dann aus seinem Mund hören. Gut gemacht, du guter und treuer Knecht. Du bist über weniges treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen. Möge dein Leben ein lebendiges Opfer sein. Möge jeder deiner Tage ein Altar sein. Und möge deine Zeit ein Zeugnis dafür sein, dass Gott immer deine höchste Priorität war. Ah, mein Lieber, kannst du es fühlen? Die Dringlichkeit des Geistes, der dich ruft, näher zu kommen? Die Zeit vergeht. Die Tage fliegen dahin wie ein Hauch. Und was tun wir mit dem kostbarsten Schatz, den Gott uns anvertraut hat? Der Feind muss deinen Glauben nicht zerstören. Es reicht, wenn er deine Zeit stiehlt. Denn ein abgelenktes Herz ist ein Herz, das sich langsam entfernt, unmerklich, bis es eines Tages feststellt, dass es zu weit weg ist. Selbst Jesus, unser Meister und Retter, nahm sich bewusst Zeit, um allein mit dem Vater zu sein. Mitten unter den Menschenmengen. Mitten in Wundern und Lehren zog er sich zurück, um zu beten, zu suchen, zu hören. Wenn der Sohn Gottes selbst diese Notwendigkeit erkannte, wie viel mehr sollten wir, schwach und begrenzt, uns vor ihm beugen? Doch die Welt schreit, die Sorgen rufen. Immer gibt es etwas zu tun, immer etwas, das unsere Aufmerksamkeit fordert, immer eine Ablenkung, die unsere Prioritäten rauben will. Aber hör zu. Das Einzige, was wirklich zählt, ist das, was Maria gewählt hat. Als Martha sich sorgte und mit so vielen Dingen beschäftigt war, saß Maria einfach zu den Füßen Jesu und hörte auf seine Worte. Und der Herr sagte, Maria hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden soll. Lukas 10, 42. Hast du deine Wahl schon getroffen? Nimmst du dir bewusst Zeit, um zu den Füßen des Meisters zu sitzen? Oh, es gibt einen Ort des Friedens, einen Ort der Erfrischung, einen Ort, an dem deine Seele gestärkt wird. Aber dieser Ort ist nur für diejenigen zugänglich, die bereit sind, ihn aufzusuchen. Gottes Zeit ist nicht wie unsere. Er ist nicht gebunden an Uhren, an Zeiger, die rennen, an volle Terminkalender. Er ist ewig. Aber wir haben nur so wenig Zeit. Und mit jedem Tag, der vergeht, haben wir einen Tag weniger auf dieser Erde und sind einen Tag näher an der Ewigkeit. Sind wir bereit? Sind wir wirklich bereit, vor ihm zu stehen? Gedenke deines Schöpfers in den Tagen deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre nahen, von denen du sagen wirst, sie gefallen mir nicht mehr. Prediger 12.1. Viele warten damit, Gott zu suchen, bis ihre Kraft geschwunden ist, bis ihre Begeisterung erloschen ist, bis alles bereits vergangen ist. Doch die richtige Zeit, ihn zu suchen, ist jetzt, heute. solange noch Atem in uns ist, solange wir noch leben. Oh, wenn wir doch nur erkennen würden, welche Kraft in einem hingegebenen Leben liegt, in einem Herzen, das nicht nur einen Moment, sondern seine ganze Zeit Gott schenkt. Wenn wir begreifen würden, dass jede Minute, die wir in seiner Gegenwart verbringen, uns in Gnade, in Kraft, in seinem Wohlwollen vervielfältigt zurückgegeben wird. Es ist kein Verlust. Es ist Gewinn. Es ist kein Opfer. Es ist ein Vorrecht. Doch es gibt eine große Täuschung in unserer Zeit. Die Vorstellung, dass wir Gott dienen und gleichzeitig für uns selbst leben können. Dass wir die Welt lieben und dennoch ein reines Herz vor ihm bewahren können. Doch das Wort sagt uns, niemand kann zwei Herren dienen. Matthäus 6,24. O mein Lieber, entscheide dich heute, wem du dienen willst. Entscheide dich heute, wem du deine Zeit widmen wirst, denn am Ende wird nichts anderes mehr. Zählen. Nicht das Geld, nicht der Status, nicht was du alles erreicht hast. Es wird nur eine Frage geben. Hast du Gott gekannt? Hast du ihm deine Zeit gewidmet? Hast du für die Ewigkeit gelebt? Oder hast du deine Tage mit Dingen vergeudet, die keinen Wert haben? Heute ertönt ein Ruf in deinem Herzen. Der Geist lädt dich ein, näher zu kommen, dich ohne Vorbehalt hinzugeben, ihm nicht nur deine Worte zu schenken, sondern auch deine Zeit, dein Leben, deine Tage. Denn diejenigen, die alles dem Herrn übergeben, oh, sie werden es niemals bereuen. Sie erleben die Fülle, sie wandeln in Frieden, sie genießen den Himmel auf Erden. Die Zeit vergeht. Was wirst du mit ihr tun? Oh, wenn wir doch nur mit den Augen Gottes sehen könnten, wie er die Zeit betrachtet. Wenn wir nur verstehen könnten, dass jede Sekunde auf dieser Erde eine Gelegenheit ist, ihm näher zu kommen, in der Fülle seines Willens zu leben. Doch was geschieht? Der Feind flüstert, morgen, du kannst Gott morgen suchen. Und so vergehen die Tage, die Jahre verfliegen, und wenn wir es bemerken, ist die Zeit gestohlen worden, verschwendet mit Dingen, die nicht aufbauen, die kein Leben bringen. Der Heilige Geist ruft nach einer Generation, die die Dringlichkeit der Hingabe versteht, die nicht nur über Heiligung spricht, sondern ein vollkommen hingegebenes Leben führt. Wo sind jene, die sagen, Herr, meine Zeit gehört dir, meine Tage sind dein, mein Leben ist für deine Ehre? Wo sind jene, die nicht nur nach einem Segen suchen, sondern nach dem Angesicht Gottes selbst? Jesus warnte uns, es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Johannes 9,4. Es gibt eine bestimmte Zeit für alles. Eine Zeit zu säen und eine Zeit zu ernten, eine Zeit zu suchen und eine Zeit zu finden. Doch wenn wir heute nicht säen, was werden wir in der Zukunft ernten? Wenn wir heute nicht suchen, was werden wir morgen finden? Und ich frage dich mit aller Liebe und Ehrfurcht, investierst du deine Zeit in die Ewigkeit oder vergeudest du deine Tage mit Dingen, die niemals wirklich sättigen können? Oh, wie viele leere Herzen, wie viele dürstende Seelen, die vergänglichen. Dingen nachjagen, ohne zu erkennen, dass der einzige Ort des wahren Friedens in der Gegenwart Gottes ist. Das Wort des Herrn lehrt uns, lehre uns, unsere Tage zu zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Psalm 90,12. Unsere Tage zählen. Uns bewusst machen, dass jeder neue Morgen ein heiliges Geschenk ist, jeder Atemzug eine kostbare Gabe. Doch wie viele leben, als hätten sie alle Zeit der Welt, vergeuden Gelegenheiten, schieben Entscheidungen auf, ignorieren den Ruf des Geistes? Höre zu, es gibt keine Zeit zu verlieren. Das Reich Gottes bewegt sich, die Ernte ist reif und der Herr ruft die Seinen. Aber nur diejenigen, die wachsam, aufmerksam und hingegeben sind, werden seine Stimme hören. Denn Gott offenbart sich nicht einem zerstreuten Herzen, nicht denen, die oberflächlich leben. Er begegnet denen, die ihn von ganzem Herzen suchen. Und ich frage dich, wann war das letzte Mal, dass du dich in der Gegenwart Gottes verloren hast? Wann war das letzte Mal, dass die Zeit bedeutungslos wurde, weil du so tief in Anbetung versunken warst, so vom Geist ergriffen, dass nichts anderes mehr zählte? Oh, es gibt eine tiefere Dimension, in die Gott dich führen möchte. eine Ebene der Intimität, nach der er sich mit dir sehnt. Doch dies hat seinen Preis. Den Preis deiner Zeit, den Preis deiner Prioritäten, den Preis deiner völligen Hingabe. Täusche dich nicht, indem du denkst, du könntest für Gott leben, ohne ihm Zeit zu schenken. Genauso wie keine Beziehung. Ohne gemeinsame Zeit überleben kann unser Weg mit Christus nicht oberflächlich sein. Er darf nicht nur aus Worten bestehen, nicht nur aus gelegentlichen Momenten. Er muss beständig sein. Er muss das Zentrum unseres Lebens sein. Der Herr ruft. Kannst du ihn hören? Der Heilige Geist klopft an die Tür deines Herzens und bittet um mehr von dir. Und jene, die diesem Ruf antworten, oh, sie werden von seiner Herrlichkeit ergriffen. Sie leben in einer Dimension, in der der Himmel die Erde berührt, wo Wunder geschehen, wo die Gegenwart Gottes realer wird als alles andere. Doch, oh, es gibt eine Gefahr, die Gefahr der geistlichen Aufschiebung, die Gefahr zu sagen, eines Tages werde ich mich Gott ganz hingeben. Eines Tages werde ich ihn mehr suchen. Eines Tages werde ich alles überlassen. Und so vergehen die Tage, die Jahre fliegen dahin. Und wenn wir endlich die Augen öffnen, ist die Zeit vergangen. Oh, welch eine Tragödie wäre es, vor dem Herrn zu stehen und zu erkennen, dass wir das größte Geschenk, das er uns gegeben hat, vergeudet haben. Die Gelegenheit, ihn wirklich kennenzulernen. Jetzt ist der Moment. Jetzt ist die Zeit, eine Entscheidung zu treffen, aufzustehen, auf den Ruf zu antworten. Nicht morgen, nicht später, sondern jetzt. Denn die Zeit vergeht und jede Sekunde bringt uns einen Schritt näher an die Ewigkeit. Und nun frage ich dich, mein Lieber, was machst du mit der Zeit, die Gott dir gegeben hat? Die Zeit gehört uns nicht, sie gehört nicht uns allein. Jeder neue Tag, jeder Herzschlag, jede Sekunde, die vergeht, alles ist eine Leihgabe des Herrn. Und eines Tages, vielleicht früher als wir denken, werden wir Rechenschaft darüber ablegen müssen. Hast du jemals darüber nachgedacht? Der Feind will, dass du abgelenkt bist. Er will, dass du dich in Nebensächlichkeiten verlierst. In Sorgen, die nicht erbauen, in leerem Zeitvertreib, der deine Kraft aussaugt und dich von deiner Berufung entfernt. Er muss dir nicht einmal deinen Glauben nehmen. Es reicht, wenn er dir deine Zeit stiehlt. Denn ein Christ, der keine Zeit für Gott hat, wird schwach, wird lau, wird jemand, der die Wahrheit zwar noch kennt, aber sie nicht mehr lebt. Und was will Gott von uns? Er will, dass wir ihn an die erste Stelle setzen, dass wir ihn mit unserem ganzen Herzen, mit unserer ganzen Seele und mit all unserer Kraft suchen. Dass wir verstehen, dass unser größter Reichtum nicht in dieser Welt liegt, sondern in unserer Gemeinschaft mit ihm. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Matthäus 6,33. Verstehst du das? Wenn wir ihn an die erste Stelle setzen, wird er sich um alles andere kümmern. Wenn wir ihm unsere Zeit geben, wird er unsere Tage segnen und vermehren. Aber wenn wir es versäumen, oh mein Lieber, wenn wir es versäumen, verlieren wir nicht nur Zeit, sondern auch das Wesen unseres Glaubens. Ich muss dir etwas sagen. Gott nimmt keine Reste. Er will nicht nur die paar Minuten am Ende deines Tages, wenn du bereits müde bist. Wenn du dein Bestes der Welt gegeben hast und nur noch Krümel für ihn übrig sind. Nein, er will das Erste deines Tages. Er will deine Priorität sein. Und hier liegt das Geheimnis, der Zehnte der Zeit. Hast du jemals darüber nachgedacht? Der Simondozist, Herr, bittet uns, den Zehnten unseres Einkommens zu geben. Und mit Freude geben wir ihm zurück, weil wir wissen, dass alles von ihm kommt. Aber was ist mit unserer Zeit? Geben wir Gott wenigstens den zehnten Teil unserer Tage? Wenn ein Tag 24 Stunden hat, könnten wir dann nicht wenigstens 2 Stunden und 24 Minuten ihm widmen? Oh, ich weiß. Vielleicht, sagst du, aber mein Alltag ist so voll. Ich habe so viele Verpflichtungen. Ich habe kaum Zeit für mich selbst. Doch höre, wenn du Gott den ersten Platz in deiner Zeit gibst, wird er dein Leben so ordnen, dass du für alles Zeit hast. Denn er ist ein Gott der Ordnung, ein Gott, der die ehrt, die ihn ehren. Erinnere dich an das, was der Herr zu Israel in Maleachi sagte. bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit in meinem Haus Speise sei, und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Heerscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Maleachi 3,10. Das gilt auch für unsere Zeit. Gib Gott den ersten Platz und er wird dich segnen, mehr als du dir jemals vorstellen kannst. Oh, wenn die Kinder Gottes dieses Prinzip verstehen würden. Wenn sie statt Stunden in leeren Ablenkungen zu verbringen, Zeit reservieren würden, um den Herrn zu suchen. Ah, welche Offenbarung würden sie empfangen? Welche Salbung würde auf ihr Leben herabkommen? Welche Transformation würde geschehen? Denn diejenigen, die Zeit in der Gegenwart Gottes investieren, gehen niemals leer aus. Und ich frage dich, was hält dich auf? Was lenkt dich ab? Was raubt dir deine Zeit und entfernt dich von der herrlichen Gegenwart des Vaters? Ist es das wirklich wert, die Intimität mit Gott gegen vergängliche Dinge einzutauschen? Ist es das wert, am Ende unseres Lebens zu erkennen, dass wir so viel Zeit damit verbracht haben, nach Dingen zu jagen, die uns niemals wirklich erfüllen konnten? Hör zu, hör die Stimme des Geistes genau jetzt. Er ruft dich in eine neue Tiefe, an einen Ort der völligen Hingabe. Aber das erfordert eine Entscheidung, eine Entsagung. Oh, wenn du heute sagst, Herr, ich werde dir meine Zeit geben, dann garantiere ich dir, dein Leben wird nie wieder dasselbe sein. Der Herr wartet, er ruft. Und die Frage, die jetzt in deinem Geist widerhallt, ist, was wirst du mit der Zeit tun, die dir noch bleibt? Oh, wenn das Volk Gottes doch den Wert der Zeit begreifen würde. Wenn jedes Herz die Dringlichkeit des Geistes spüren und den Ruf Gottes erkennen würde. Denn es gibt keine Garantie, es gibt keine Zusage, dass wir ein Morgen haben werden. Alles, was wir haben, ist das Jetzt. Und was tun wir mit diesem kostbaren Geschenk, das der Herr uns an jedem neuen Morgen gibt? Ich schaue in das Wort Gottes und sehe so viele Männer und Frauen, die das verstanden haben. Menschen, die ihre Tage nicht verschwendet haben, sondern voller Hingabe für Gott lebten. Und dann frage ich mich, was hindert uns daran, genauso zu leben? Sind wir so sehr mit den Ablenkungen dieser Welt beschäftigt, dass wir vergessen haben, dass unsere wahre Heimat nicht hier ist? Jesus sagte, niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Lukas 9,63. Verstehst du das? Wer abgelenkt ist, wer zögert, wer an der Vergangenheit hängt, ist nicht bereit für das, was Gott tun will. Der Herr ruft ein entschlossenes Volk, ein Volk, das nicht zurückblickt, das seinen Glauben nicht aufs Spiel setzt, das sich nicht in Belanglosigkeiten verliert. Und deshalb müssen wir unser Leben prüfen. Wie verbringen wir unsere Tage? Spiegelt unser Zeitplan wirklich unsere Hingabe an Gott wider? Können wir mit voller Aufrichtigkeit sagen, Herr, du bist die Priorität in meinem Leben? Oh, was für eine Tragödie wird es für diejenigen sein, die zu spät erkennen, dass sie ihre Tage mit Dingen verschwendet haben, die keinen ewigen Wert haben. Ich muss dir etwas mit aller Liebe sagen. Gott sucht nicht nach den Talentiertesten, nicht nach den Fähigsten. Er ist nicht beeindruckt von unseren Fähigkeiten. Was er sucht, sind hingegebene Herzen. Herzen, die sagen, Herr, meine Zeit gehört dir, mein Leben gehört dir, gebrauche mich, wie du willst. Und wenn sich jemand so hingibt, oh, welche Herrlichkeit, welche Transformation. Denn der Heilige Geist nimmt dieses Leben, erfüllt es mit seiner Gegenwart, führt es in eine göttliche Bestimmung und bringt es an Orte, die es sich niemals hätte vorstellen können. Hör jetzt zu, denn der Herr spricht in diesem Moment zu dir. Die Zeit der Unentschlossenheit ist vorbei. Gott will keine halbe Hingabe, keine bloßen Reste deiner Tage. Er will alles. Und diejenigen, die sich ihm ohne Vorbehalte hingeben, erleben die größten Wunder. Es gibt ein Feuer, das nur auf dem Altar der völligen Hingabe herabkommt. Es gibt eine Salbung, die nur auf diejenigen ausgegossen wird, die ihre Zeit mit Gott zur höchsten Priorität machen. Sehnst du dich nach diesem Feuer? Verlangst du nach dieser Salbung? Dann höre auf, Gott nur das zu geben, was übrig bleibt. Gib ihm dein Bestes. Ich frage dich, was wäre, wenn heute dein letzter Tag wäre? Was wäre, wenn dir nur noch ein paar Stunden blieben? Was würdest du anders machen? Wen würdest du vergeben? Wie viel Zeit würdest du in Gottes Gegenwart verbringen? Oh, warte nicht, bis es zu spät ist. Lebe jetzt, als stündest du bereits vor dem Herrn. Und ich muss dir das mit dem vollen Gewicht des Geistes sagen. Viele haben eine Berufung, viele sind für eine besondere Aufgabe auserwählt, aber sie lassen die Zeit zwischen ihren Fingern verrinnen. Der Herr hat dich für etwas Größeres berufen. Er hat etwas Einzigartiges für dich. Aber die Zeit vergeht. Kannst du es spüren? Der Heilige Geist bewegt gerade dein Herz. Er ruft dich wach. Er zieht dich in eine tiefere Intimität, in eine völlige Hingabe. Die Entscheidung liegt bei dir. Die Zeit läuft. Was wirst du tun? Oh, wie sehr wünsche ich mir, dass jedes Herz, das diese Worte hört, das versteht. Wie sehr bete ich, dass du die Dringlichkeit dieses Rufes erkennst. Die Zeit gehört nicht uns. Sie gehört Gott. Und jede Sekunde, die vergeht, ist ein Geschenk, das wir nie wieder zurückbekommen. Hast du jemals darüber nachgedacht, wie viele Momente du vergeudet hast? Wie viele Gelegenheiten, in Gottes Gegenwart zu sein, hast du für flüchtige Ablenkungen eingetauscht? Wie viele Tage sind vergangen, ohne dass du deine Knie gebeugt und das Angesicht des Vaters gesucht hast? Oh, mein Lieber, wenn sich unsere geistlichen Augen jetzt öffnen würden, dann würdest du sehen, wie der Feind unermüdlich daran arbeitet, deine Zeit zu stehlen. Er muss dich nicht einmal radikal von Gott entfernen. Er muss dich nicht dazu bringen, deinen Glauben abzulehnen. Nein. Alles, was er tun muss, ist, dich zu beschäftigt zu halten, um zu beten. Zu müde, um das Wort zu lesen. Zu abgelenkt, um die Stimme des Geistes zu hören. Denn ein Christ, der keine Zeit für Gott hat, ist ein schwacher Christ, verwundbar, machtlos, unfähig, dem Bösen zu widerstehen. Und was hat Jesus uns gesagt? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Matthäus 26, 41. Oh, verstehst du das? Das Fleisch ist schwach. Und wenn wir unseren Geist nicht nähren, wenn wir Gott nicht unsere Zeit geben, wie sollen wir dann in den bösen Tagen standhalten? Ich sehe so viele Menschen, die Gott um mehr Zeit bitten. Herr, ich brauche mehr Zeit für meine Familie, mehr Zeit für meine Projekte, mehr Zeit, um meine Träume zu verwirklichen. Aber wie viele sagen, Herr, ich will mehr. Zeit mit dir? Wie viele beugen ihre Knie und rufen, Vater, lehre mich, meine Tage zu zählen, damit ich ein weises Herz gewinne. Psalm 90, 12. Denn das ist die Wahrheit. Wenn du ein Leben voller des Geistes führen willst, wenn du Gott auf eine tiefere Weise kennenlernen willst, wenn du mit Kraft gebraucht werden willst, dann muss deine Zeit geheiligt sein. Dein Tagesablauf muss auf den Altar gelegt werden. Und ich frage dich, wie viel Zeit gibst du Gott? Wie viel Zeit verbringst du in seiner Gegenwart? Bekommt er das Beste deines Tages oder nur die übrig gebliebenen Minuten, wenn dein Körper bereits von Erschöpfung überwältigt ist? Oh, ich sage dir, wenn wir die Herrlichkeit Gottes sehen wollen, müssen wir seine Gegenwart zur Priorität machen. Etwas brennt gerade in meinem Geist, ein Ruf erschallt im Himmel. Der Herr ruft ein abgesondertes Volk, ein Volk, das nicht nur für sich selbst lebt, sondern alles, alles, alles auf den Altar legt. Ein Volk, das versteht, jede Minute, die mit Gott verbracht wird, ist niemals verloren, sondern eine Investition in die Ewigkeit. Und wenn das geschieht, oh, wenn ein Mann oder eine Frau beschließt, Gott ihre Zeit zu geben, dann beginnt sich alles zu verändern. Denn je mehr Zeit wir mit ihm verbringen, desto mehr werden wir ihm ähnlich. Je mehr wir uns ihm hingeben, desto mehr werden wir verwandelt. Je mehr wir ihn suchen, desto mehr werden wir mit seiner Herrlichkeit erfüllt. Deshalb rufe ich jetzt laut, wach auf, Gemeinde, wach auf, Volk Gottes. Die Zeit vergeht, der Tag naht und es gibt keinen Raum mehr für ein laues, oberflächliches, halbherziges, geistliches Leben. Gott sucht diejenigen, die sagen, Herr, meine Zeit gehört dir, mein Leben gehört dir, ich will nicht eine einzige Sekunde ohne dich vergeuden. Ich spüre die Gegenwart des Geistes, die sich jetzt bewegt. Er berührt Herzen. Er zerbricht Ketten der Ablenkung. Er weckt diejenigen auf, die geistlich eingeschlafen sind. Und die Frage, die jetzt im Himmel widerhallt, lautet: Was wirst du mit der Zeit tun, die dir noch bleibt? Der Heilige Geist sehnt sich nach Herzen, die diese Wahrheit verstehen. Er wünscht sich, dass die Kinder Gottes erwachen und die Realität der Zeit begreifen. Hast du jemals darüber nachgedacht, dass jede Minute, die vergeht, eine Minute näher an der Ewigkeit ist? Hast du erkannt, dass jeder vergangene Tag ein Tag weniger auf dieser Erde ist? Warum also leben wir, als hätten wir alle Zeit der Welt? Ich muss dir das in Liebe sagen. Viele vergeuden ihre Tage mit Dingen, die keinen Wert haben. Viele setzen ihre Kraft in Vergängliches. Und am Ende werden sie erkennen, dass sie nichts aufgebaut haben, das Bestand hat. Denn nur das, was wir für Gott tun, hat eine ewige Belohnung. Und genau deshalb lehrt uns der Herr über den Zehnten der Zeit. Ja, hast du jemals vom Zehnten der Zeit gehört? So wie der Herr uns lehrt, die Erstlinge unseres Besitzes zu weihen, so möchte er auch, dass wir die Erstlinge unserer Tage weihen. Wir wachen jeden Morgen auf und stürzen uns in unsere Verpflichtungen. Aber wo ist Gott in unserem Zeitplan? Wo ist die Zeit, die wir ihm bewusst widmen? Oh, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, wenn wir das doch nur verstehen würden. Wenn wir den Herrn nur wirklich an die erste Stelle setzen würden. Die Bibel sagt in Matthäus 6,33: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Das ist eine Verheißung. Gott fordert uns nicht auf, unsere Zeit ohne Sinn zu opfern. Er ruft uns dazu auf, ihn zu priorisieren. Und wenn wir das tun, kümmert er sich um den Rest. Hast du schon einmal bemerkt, wie oft du dich überfordert, müde und gestresst fühlst, als hättest du nie genug Zeit für alles? Könnte es sein, dass Gott in deinem Leben nicht am richtigen Platz steht? Versuchen wir vielleicht, alles selbst zu bewältigen, anstatt ihm unsere Zeit zuerst anzuvertrauen? Oh, was für eine kraftvolle Offenbarung! Denn wer seine Zeit Gott gibt, verliert nicht, sondern gewinnt. Wer die ersten Momente des Tages dem Herrn weiht, empfängt Führung, Frieden und Kraft, um allem zu begegnen, was kommen mag. Wenn du Veränderung in deinem Leben sehen willst, dann fang bei deiner Zeit an. Gib dem Herrn nicht nur die Reste, sondern das Beste. Wenn du früher aufstehen musst, dann tu es. Wenn du dein Handy ausschalten musst, dann schalte es aus. Wenn du deinen Tagesablauf neu ordnen musst, dann mach es, aber vernachlässige nicht die Gegenwart Gottes. Der Heilige Geist ruft ein Volk, das versteht, dass Zeit ein Schatz ist. Ein Volk, das nicht leichtfertig lebt, sondern seine Tageweise verwaltet und in das investiert, was wirklich zählt. Und jetzt muss ich dir eine entscheidende Frage stellen. Hast du Gott den Zehnten deiner Zeit gegeben? Oder bekommt er nur die Krümel, die übrig bleiben? Ist er deine Priorität? Oder nur ein Teil deiner Routine, wenn gerade noch Platz ist? Oh, ich sage dir, eine Veränderung muss geschehen. Der Herr ruft seine Kinder zu einem neuen Level der Hingabe. Er sucht diejenigen, die sich heute entscheiden, anders zu leben. Bist du bereit, dein Leben in seiner Gegenwart zu priorisieren? Die Zeit vergeht und die Ewigkeit wartet auf uns. Was wirst du mit den Tagen tun, die dir noch bleiben? Denn dies ist nicht nur eine schöne Botschaft, dies ist ein Ruf des Himmels, ein Aufruf zum Erwachen, zum Aufstehen aus der Trägheit, zum Aufhören, unsere Tage mit Dingen zu verschwenden, die keinen ewigen Wert haben. Wie viele leben heute, als wäre die Zeit unendlich. Als gäbe es immer ein Morgen, um Gott mehr zu suchen, mehr zu beten, sich mehr hinzugeben. Aber ich muss dir etwas sagen. Die Zeit wartet auf niemanden. Die Ewigkeit ist real. Und jede Entscheidung, die wir heute treffen, hallt in dem wider, was danach kommt. Ich frage mich, wie viele an jenem großen Tag zurückblicken und sagen werden, wenn ich es doch gewusst hätte. Wenn ich es früher verstanden hätte, wenn ich Gott mehr Zeit gegeben hätte. Oh, lass das nicht dein Schicksal sein. Warte, nicht auf morgen, um dem Herrn dein Heute zu geben. Und ja, ich weiß, das Leben ist hektisch. Es gibt viele Verantwortungen, Arbeit, Familie, Verpflichtungen. Aber ich frage dich, wer gibt dir die Kraft, weiterzumachen? Wer hält dich aufrecht, wenn alles schwer wird? Wer ist die Quelle von allem, was du hast? Wenn Gott das Zentrum deines Lebens ist, dann muss er auch das Zentrum deiner Zeit sein. Sprich, jetzt in deinem Herzen. Herr, ich will meine Tage nicht länger verschwenden. Ich will nicht mehr Dingen nachjagen, die vergehen, während das Wichtigste auf der Strecke bleibt. Von heute an weihe ich dir meine Zeit. Ich weihe dir mein Leben. Ich will nicht nur existieren, ich will für deinen Plan leben. In diesem Moment treffen Menschen eine Entscheidung, die ihr Leben für immer verändern wird. Der Heilige Geist bewegt sich. Er versiegelt diese Entscheidung in hungrigen Herzen. Kannst du es spüren? Kannst du wahrnehmen, was gerade passiert? Der Swain Dossier Herr weckt diejenigen auf, die geistlich eingeschlafen waren. Er erneuert die Kraft derer, die müde waren. Er ruft diejenigen zurück, die sich entfernt hatten. Und ich sage dir mit voller Gewissheit, von heute an wird dein Leben nie mehr dasselbe sein. Denn wer Gott an die erste Stelle setzt, wird es nie bereuen. Er schenkt Gnade über Gnade. Er erneuert deine Kraft. Er vermehrt deine Tage. Er bringt eine neue Zeit, eine neue Salbung, eine neue Bewegung seines Geistes. Und jetzt frage ich dich noch einmal, angesichts der Ewigkeit, was wirst du mit der Zeit tun, die dir noch bleibt? Der Friede unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen.